Zum 53. Jahrestag des Arbeitsbeginns von Genossen Kim Jong-il im Zetka der Partei der Arbeit Koreas gab der russische Verlag der Region Habarovsk das unvergängliche klassische Werk von Genossen Kim Jong-un. Verhelfen wir der großen Idee Kim Jong-ils über die Songun-Revolution und seinen diesbezüglichen großen Verdiensten zur ewigen Ausstrahlung in Broschüre heraus. Jüngst gab es eine Veranstaltung zur Herausgabe des Werkes.